da da da da da da da da da. Moment. Gleich. Jetzt. Hören Sie das da. Jetzt. Hören Sie es. Ja, das sind wir. Jetzt. Hören Sie es. Die Bässe meine ich. Die Kontrabässe. Ja, das bin ich. Beziehungsweise wir. Die Kollegen und ich. Staatsorchester, Zweite von Brahms. Es ist schon beeindruckend. In dem Fall waren wir zu sechst. Eine mittelstarke Besetzung. Insgesamt sind wir 8. Manchmal wären wir verstärkt von außerhalb auf 10. Auch 12. Das ist stark. 12 Kontrabässe, wenn die wollen, theoretisch jetzt, die können sie mit dem ganzen Orchester nicht im Schach halten. Da können die einpacken. Aber ohne uns geht erst recht nichts. Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf den Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf den Kontrabass. Jahrhundertelang sind Orchester ohne Dirigenten ausgekommen. Der Dirigent ist ja auch musikentwicklungsgeschichtlich eine Erscheinung allerjüngsten Datums, 19. Jahrhundert. Und auch ich kann Ihnen bestätigen, dass sogar wir im Staatsorchester gelegentlich vollständig am Dirigenten vorbeispielen oder über ihn hinweg, ohne dass er es selber merkt. Lassen den da vorn hinpinseln, was er mag, und rumpeln unseren Stiefel runter. Nicht beim GMD, aber bei einem Gastkapellmeister jederzeit. Das sind geheimste Freuden. Kaum mitzuteilen. Aber das am Rande. Man kann also sagen, das Orchester, Definition jetzt, überhaupt erst da anfängt, wo ein Bass dabei ist. Es gibt Orchester ohne erste Geige, ohne Bläser, ohne Pauken und Trompeten, ohne alles, aber nicht ohne Bass. Worauf ich hinaus will? Der Kontrabass ist das mit Abstand wichtigste Orchesterinstrument schlechthin. Das sieht man ihm nicht an. Aber er bildet das gesamte orchestrale Grundgefüge, auf dem das übrige Orchester überhaupt erst fußen kann, Dirigent eingeschlossen. Das Fundament, bildlich jetzt also, auf dem sich dieses ganze herrliche Gebäude erhebt. Nehmen Sie den Bass heraus, dann entsteht eine reinste babylonische Sprachverwirrung, wo niemand mehr weiß, warum er überhaupt Musik macht. Und fragen Sie einmal einen Orchestermusiker, wann er zum Schwimmen anfängt. Fragen Sie ihn, wenn er den Kontrabass nicht mehr hört. Ein Fiasko. Ich darf einen Schluck trinken. Ich bin ein bescheidener Mensch, aber als Musiker weiß ich, was der Boden ist, auf dem ich stehe. Der Kraftquell, aus dem heraus sich jeder musikalische Gedanke speist. Der eigentlich zeugende Pol, aus dessen Lenden bildlich der musikalische Same quillt. Das bin ich. Ich meine, der Bass ist das. Der Kontrabass. Und alles andere ist Gegenpol. Alles andere wird erst durch den Bass zum Pol. Zum Beispiel Sopran. Oper jetzt. Sopran als wie soll ich sagen? Wissen Sie, wir haben da jetzt eine junge Sopranistin an der Oper, Mezzosopran. Ich habe eine Menge Stimmen gehört, aber das ist wirklich anrührend. Ein Mädchen beinahe noch, Mitte 20, ich selbst bin 35, im August werde ich 36, immer in den Orchesterferien. Eine herrliche Frau, beflügelnd, aber das am Rande. Also, Sopran, jetzt Beispiel, als das entgegengesetzteste, was sich zum Kontrabass denken lässt, menschlich und instrumentell klanglich, wäre dann genau jener Gegenpol von dem aus, oder besser zu dem hin, oder mit dem vereint der Kontrabass, ganz unwiderstehlich quasi, den musikalischen Funken schlägt, von Pol zu Pol, von Bass zu Sopran oder Mezzo, hinauf, zu, aufwärts. göttlich, hoch da droben, in universaler Höhe, ewigkeitsnah, kosmisch, sexuell, erotisch, unendlich, triebhaft, gleichsam, archaisch. Der Kontrabass ist archaisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und nur so ist Musik möglich. Denn in dieser Spannung von hier und dort, von hoch und tief, da zeugt sich musikalischer Sinn und Leben. Ja, Leben schlechthin. Und dazu tragen wir bei. Wir vom Orchester und jetzt speziell die Kontrabassisten, also ich. Das ist schon eine befriedigende Sache. Gut. Also, Rekapitulation jetzt. Der Kontrabass ist das grundlegende Orchesterinstrument wegen seiner fundamentalen Tiefe. Es geht hinunter bis zum Kontra E. Ich darf Ihnen das vielleicht einmal vorspielen. Moment. Kontra E. Hören Sie das? Kontra E. Exakt 41,2 Hertz, wenn er richtig gestimmt ist. Gibt auch Bässe, die noch tiefer gehen, bis Kontra C oder sogar Subkontra H. Das wären dann 30,9 Hertz, aber dafür braucht man einen Fünfseiter. Meiner hat 4. 5 würde man dann nicht aushalten, da würde es ihn zerreißen. Im Orchester haben wir welche mit 5, man braucht's für Wagner. Beispielsweise. Klingen tut's nicht besonders, weil 30,9 Hertz ist eh kein Ton mehr in dem Sinn, können Sie Ihnen vorstellen, wo schon das E kaum mehr ein Ton ist. Mehr eine Reiberei, das schwirrt mehr, als es klingt. Notgedrungen. Also mir reicht mein Tonumfang vollständig. Nach oben hin sind mir nämlich theoretisch keine Grenzen gesetzt. Bloß praktisch. Also beispielsweise kann ich, wenn ich das Griffbrett voll ausnutze, bis 3 gestrichenes C spielen. Hören Sie zu. Und jetzt werden Sie sagen, Ende, weil weiter als das Griffbrett reicht, kann man ja keine Saite drücken. Denken Sie, denn jetzt und jetzt und jetzt Flageolett, so heißt das Verfahren. Finger drauflegen und Obertöne herauskitzeln. Theoretisch könnte ich so hoch spielen, dass man's nicht mehr hört. So viel steckt drin im Instrument. Theoretisch physikalisch. Nur herauskriegen tut man es nicht. Praktisch musikalisch. Das ist bei den Bläsern nicht anders. Und beim Menschen überhaupt. Sinnbildlich jetzt. Ich kenne Menschen, in denen steckt ein ganzes Universum. Unermesslich. Aber herauskriegen tut man es nicht. Ums Verrecken nicht. Das am Rande. 4 Saiten. E, A, D, G. Alles Stahl mit Chrom umsponnen. Früher Darm. Ach ja. Auf der G-Seite, also hier oben, wird man hauptsächlich solistisch tätig, wenn man kann. Kostet ein Vermögen, eine Seite. G, D, A, E, gut. Sie erlauben, dass ich nebenher Bier trinke. Ich habe einen wahnsinnigen Flüssigkeitsverlust. Noch bis ins 19. Jahrhundert haben sie in Frankreich und England einen Dreiseiter in Quintenstimmung, in Spanien und Italien einen Dreiseiter in Quartenstimmung und in Deutschland und Österreich einen Vierseiter in Quartenstimmung. Wir haben uns dann durchgesetzt mit dem quartenstimmigen Vierseiter, weil wir in der Zeit einfach die besseren Komponisten gehabt haben. Haydn, Mozart, die Bach-Söhne, später Beethoven und die ganze Romantik. Praktisch das Größte, was bis auf den heutigen Tag auf dem Gebiet der Musik zu hören ist. Das steht ungelogen auf den Schultern des vierseitigen Kontrabasses. Seit 1750 bis heute. Die gesamte orchestrale Musik aus 2 Jahrhunderten. Und mit dieser Musik haben wir den Dreiseiter hinweggefickt. Unsere Klassiker, die haben alles, was ich ihnen entgegenstellte, gnadenlos niedergemacht. Nicht bewusst, das möchte ich nicht sagen. Unsere Klassiker waren für sich genommen jeweils anständige Menschen. Schubert hätte keine Fliege etwas zuleide tun können und Mozart war zwar manchmal etwas derb, aber auf der anderen Seite ein hochsensibler Mensch und überhaupt nicht gewalttätig. Auch Beethoven nicht, trotz seiner Wutanfälle. Beethoven hat beispielsweise mehrere Klaviere zusammengeschlagen, aber nie einen Kontrabass, das muss man ihm zugute halten. Er hat allerdings auch keinen gespielt. Beethoven hat überhaupt kein Streichinstrument gespielt, bloß Klavier. Im Gegensatz zu Mozart, der meines Wissens überhaupt der einzige größere Komponist war, der sowohl seine eigenen Klavierkonzerte als auch seine eigenen Violinkonzerte spielen konnte. Höchstens Schubert noch, zur Not. Er hat bloß keine geschrieben. Und er war auch kein Virtuose, nein, ein Virtuose war Schubert wirklich nicht. Schon vom Typ her nicht, doch technisch. Können Sie sich Schubert als Virtuosen vorstellen? Na, ich nicht. Der Kontrabass ist das einzige Instrument, das man umso besser hört, je weiter man davon entfernt ist. Und das ist problematisch. Schauen Sie, ich habe hier bei mir zu Hause alles ausgelegt mit Akustikplatten, Wände, Decken, Boden. Hat ein Vermögen gekostet. Aber ein Schallschutzwert von über 95%. Hören Sie was von der Stadt? Ich wohne hier mitten in der Stadt. Das glauben Sie nicht? Moment. Hören Sie das? Das ist so laut wie das Tedeum von Berlioz. Bestialisch. Sie reißen drüben das Hotel ab. Außerdem ist heute Mittwoch, da kommt die Müllabfuhr. Das ist dieses rhythmische Schlag. Da, dieses Schmettern, dieses brutale Hinschlag. Circa 102 Dezibel. Ja, ich hab's einmal gemessen. Ich glaube, jetzt reicht es wieder. Ich kann jetzt wieder zumachen. Na, ist das eine Schalldämmung? Man fragt sich, wie die Leute früher gelebt haben. So, und jetzt passen Sie auf, jetzt machen wir einen Test. Mein Bass ist ein ganz normales Instrument. Baujahr 1910, circa Südtirol wahrscheinlich. 1,12 Korpushöhe bis zur Schnecke hinauf 1,92. Länge der schwingenden Saite 1,12 Meter. Kein überragendes Instrument, aber sagen wir oberer Durchschnitt. Ich könnte heute 8.500 dafür verlangen. Gekauft habe ich ihn für 3,2. Ein Wahnsinn, wie die Preise gestiegen sind. Gut. Ich spiele Ihnen jetzt einen Ton. Irgendwas. Sagen wir tiefes F. So. Das war jetzt Pianissimo. Und jetzt spiele ich Piano. Lassen Sie sich nicht stören durch das Reiben. Das gehört so. So. Und jetzt passen Sie auf. Jetzt spiele ich zwischen Mezzo Forte und Forte. Und wie gesagt, voll schallisolierter Raum. So. Und jetzt müssen wir kurz warten. Da. Hören Sie? Das ist die Frau Niemeyer von oben. Wenn die das Geringste hört, dann klopft sie, dann weiß ich, dass ich die Grenze zum Mezzoforte überschritten habe. Sonst eine nette Frau. Dabei klingt es hier, wenn man daneben steht, nicht übermäßig laut, eher diskret. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fortissimo spiele, klingt nicht übermäßig laut, würde man sagen, aber das geht jetzt hinauf bis über die Frau Niemeyer und hinunter bis zum Hausmeister und hinüber bis ins Nachbarhaus. Die rufen dann an, später. Ja, und das ist es, was ich die Durchschlagskraft des Instrumentes nenne. kommt von den tiefen Schwingungen. Eine Flöte, meinetwegen, oder Trompete klingt lauter, denkt man. Stimmt aber nicht. Keine Durchschlagskraft, keine Tragweite, kein Body, wie der Amerikaner sagt. Ich habe Body, beziehungsweise mein Instrument hat Body. Und das ist das Einzige, was mir daran gefällt. Sonst hat es nämlich nichts. Sonst ist es eine einzige Katastrophe. Vorspiel zur Walküre. Wie wenn der weiße Hai kommt. Kontrabass und Cello unisono. Von den Noten, die da stehen, spielen wir vielleicht 50%. Das da. Dieses Hinaufwischen, das sind in Wirklichkeit Quintolen und Sextolen. Sechs einzelne Töne in dieser rasenden Geschwindigkeit. Vollkommen unspielbar. Man wischt es halt hin. Ob das dem Wagner klar war, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall war es ihm wurscht. Er hat ja überhaupt das Orchester verachtet. Daher auch die Abdeckung in Bayreuth. Angeblich aus Klanggründen, in Wirklichkeit aus Verachtung des Orchesters. Und hauptsächlich ist es ihm ja auf das Geräusch angekommen. Theatermusik eben, verstehen Sie? Klang, Kulisse, Gesamtkunstwerk und so weiter und so weiter. Der einzelne Ton spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das gleiche übrigens in der Sechsten von Beethoven oder Rigoletto, letzter Akt. Wenn ein Gewitter aufzieht, dann schreiben Sie in die Partitur hemmungslos Noten hinein, die kein Bass auf der ganzen Welt jemals spielen kann. Kein Wir sind sowieso diejenigen, die sich am meisten anstrengen müssen. Ich verliere bei einer Oper durchschnittlich 2 Liter Flüssigkeit. Mich wird es eines Tages mit dem Orchester so zusammenhauen, dass ich mich nicht mehr davon erhole. Weil Kontrabass spielen ist eine reine Kraftsache. Mit Musik hat das erst einmal nichts zu tun. Übrigens kenne ich keinen Kollegen, der freiwillig zum Kontrabass gekommen wäre. Und irgendwie leuchtet das ja auch ein. Das Instrument ist nicht gerade handlich. Ein Kontrabass ist mehr, wie soll ich sagen, ein Hindernis als ein Instrument. Das können Sie nicht tragen, das müssen Sie schleppen. Und wenn es hinfällt, zerreißt es ihn. Im Auto geht er nur hinein, wenn Sie den rechten Vordersitz heraustun. Praktisch ist der Wagen dann voll. In der Wohnung müssen Sie ihm immer ausweichen. Er steht so blöd herum, wissen Sie, aber nicht wie ein Klavier. Ein Klavier ist ja ein Möbel, nicht wahr? Ein Klavier können Sie zumachen und stehen lassen. Ihn nicht. Er steht immer so herum. So ist der Kontrabass. Wenn Sie Gäste haben, spielt er sich sofort in den Vordergrund. Alles spricht bloß noch über ihn. Wenn Sie mit einer Frau allein sein wollen, steht er dabei und überwacht das Ganze. Werden Sie intim? Er schaut zu. Das letzte Mal, da habe ich ihn im Bad versteckt, aber es hat nichts geholfen. Sein Geist schwebte über uns wie eine Fermate. Wenn ich noch einmal eine Frau bekomme, nun ja, es gibt ja immerhin welche, die schauen schlechter aus als ich, und ich bin immerhin Beamter, und ich kann mich noch verlieben. Wissen Sie, ich habe mich verliebt. Oder verschaut. Ich weiß es nicht. Und sie weiß es auch noch nicht. Es ist die, wo ich vorhin gesagt habe, vom Ensemble an der Oper diese junge Sängerin. Sarah heißt sie. Es ist alles sehr unwahrscheinlich, aber wenn es einmal so weit kommen sollte, jemals, dann bestehe ich darauf, dass wir es bei ihr machen. Oder im Hotel. Oder außerhalb. Auf dem Land. Wenn es nicht regnet. Sie erlauben, dass ich trinke. Nein. Geboren wird man wirklich nicht zum Kontrabass. Der Weg dorthin führt über Umweg, Zufall und Enttäuschung. Ich darf sagen, dass bei uns im Staatsorchester von 8 Kontrabassisten nicht einer ist, den das Leben nicht gebeutelt hätte. Ein typisches Kontrabassistenschicksal ist zum Beispiel meines. Dominanter Vater, Beamter, unmusisch. Schwache Mutter, Flöte, musisch versponnen. Ich als Kind liebe die Mutter abgöttisch. Die Mutter liebt den Vater, der Vater liebt meine kleinere Schwester. Mich liebte niemand. Subjektiv jetzt. Aus Hass auf den Vater beschließe ich, nicht Beamter, sondern Künstler zu werden. Als Kontrabassist im Staatsorchester drittes Pult. Als solcher vergewaltige ich täglich in der Gestalt des Kontrabasses, des größten der weiblichen Instrumente, formmäßig jetzt meine eigene Mutter. Und dieser ewige, inzestuöse, symbolische Geschlechtsverkehr ist natürlich eine jedmalige moralische Katastrophe. Und diese moralische Katastrophe steht jedem von uns Bassisten ins Gesicht geschrieben. So viel zur psychoanalytischen Seite des Instruments. Bloß hilft diese Erkenntnis nicht viel, weil die Psychoanalyse ist ja am Ende. Das wissen wir ja heute. Und die Psychoanalyse selbst weiß es auch. Weil erstens wirft die Psychoanalyse viel mehr Fragen auf, als sie selber lösen kann. Und zweitens ist die Psychoanalyse heute ja allgemein gut. Sehen Sie, viel wichtiger wäre es, wo wir schon einmal dabei sind, wenn wir vor 100 bis 150 Jahren eine Psychoanalyse gehabt hätten. Dann wäre uns beispielsweise von Wagner einiges erspart geblieben. Der Mann war doch hochneurotisch. Ein Werk wie Tristan beispielsweise. Wie ist denn das entstanden? Doch nur deshalb, weil er es mit der Frau von einem Freund getrieben hat, der ihn jahrelang ausgehalten hat. Jahrelang. Und dieser Betrug, diese schäbige Verhaltensweise hat ihn selber dermaßen vor sich selbst gewurmt, dass er daraus gleich die angeblich größte Liebestragödie aller Zeiten machen musste. Totale Verdrängung durch totale Sublimierung, höchste Lust etc. Kennen Sie, Ehebruch war ja damals noch eine außergewöhnliche Sache. Und jetzt stellen Sie sich vor, Wagner wäre damit zum Analytiker gegangen. Ja. Eines ist klar, den Tristan hätte es dann nicht gegeben, so viel steht fest, denn dazu hätte die Neurose dann doch nicht mehr ausgereicht. Er hat ja übrigens auch seine Frau geschlagen, der Wagner. Die erste natürlich, die zweite nicht, die bestimmt nicht, aber die erste hat er geschlagen. Überhaupt ein unangenehmer Mensch, scheißfreundlich, wahnsinnig charmant, aber unangenehm. Ich glaube, er hat sich selbst nicht leiden können. Er hat ja auch dauernd Gesichtsausschläge gekriegt vor lauter Ekelhaftigkeit. Naja. Aber die Frauen haben ihn mögen. Reihenweise. Starke Anziehung, der Mann. Unbegreiflich. Die Frau spielt ja in der Musik eine untergeordnete Rolle. In der schöpferischen Musikgestaltung meine ich, in der Komposition. Oder kennen Sie eine namhafte Komponistin, eine einzige? Darüber sollten Sie einmal nachdenken. Über das Weibliche in der Musik schlechthin vielleicht. Jetzt ist ja der Kontrabass ein weibliches Instrument. Trotz seinem grammatikalischen Geschlecht ein weibliches Instrument, aber ein todernstes. Wie ja auch der Tod, jetzt assoziativer Gefühlswert, weiblich ist in seiner bergenden Grausamkeit oder, wie man will, seiner unausweichlichen Schoßfunktion. Und in dieser Funktion, jetzt wieder musikalisch zu reden, bekämpft der Kontrabass als Todessymbol das absolute Nichts, in das Musik und Leben gleichermaßen zu versinken drohen. Wir, die Kontrabassisten, sind so gesehen die Cerberusse an den Katakomben des Nichts oder andersherum die Sisyphosse, die die Sinneslast der ganzen Musik auf den Schultern den Berg hinaufwälzen. Bitte stellen Sie sich das bildlich vor. Verachtet, angespien und mit zerhackter Leber. Nein, das war der andere. Prometheus war das. Apropos. Letzten Sommer waren wir mit der gesamten Staatsoper in Orange, Südfrankreich, Festspiele. Extravorstellung von Siegfried, bitte sich das vorzustellen, im Amphitheater von Orange, einem annähernd 2000 Jahre alten Gebäude, klassisches Bauwerk aus einer der zivilisiertesten Epochen der Menschheit, unter den Augen des Kaisers Augustus tobte das germanische Göttervolk, schnaubte der Lindwurm, flegelt Siegfried über die Bühne, grob, fett, Bosch, wie die Franzosen sagen. Ach, wir bekamen 1200 Mark pro Mann, aber mir war diese ganze Vorstellung so peinlich, dass ich höchstens ein Fünftel der Noten spielte. Und hinterher, wissen Sie, was wir hinterher gemacht haben? Wir alle vom Orchester? Besoffen haben wir uns. Wie die Proleten haben wir uns aufgeführt, gegrölt bis 3 Uhr nachts, voll Bosch. Die Polizei hatte kommen müssen. Wir waren so verzweifelt. Leider, die Sänger haben sich damals woanders besoffen. Sie sitzen nie zusammen mit uns vom Orchester. Sarah, Sie wissen schon, diese junge Sängerin, ist auch bei denen gesessen. Sie hat Waldvögelein gesungen. Die Sänger haben ja auch in einem anderen Hotel gewohnt. Sonst wären wir uns vielleicht damals begegnet. Ein Bekannter von mir hat einmal was gehabt mit einer Sängerin. 1,5 Jahre lang. Aber er war Cellist. Ich sage Ihnen, der ist völlig zermürbt worden von seiner Sängerin. Er hat Klavier lernen müssen, damit er sie begleiten kann. Wenn sie zusammen gespielt haben, war sie im Turm hoch überlegen. Dabei war er, was das Cello anlangt, besser als sie mit ihrem Mezzosopran. Weitaus besser, kein Vergleich. Aber er musste sie ja unbedingt auf dem Klavier begleiten. Und für Cello und Sopran gibt's nicht viel. Sehr wenig. Fast so wenig wie für Sopran und Kontrabass. Wissen Sie, ich bin oft sehr einsam. Sitze meistens allein bei mir zu Hause. Wenn ich Dienst frei habe, höre dann ein paar Platten. Übe gelegentlich. Hier in meinem Akustikzimmer. Ich trinke einige Bier. Wegen dem Feuchtigkeitsverlust. Und manchmal setze ich ihn dann in den Korbsessel da drüben, lehne ihn so hinein, den Bogen lege ich ihm daneben und dann schaue ich ihn an. Und dann denke ich mir, ein grauenvolles Instrument. Er sieht aus wie ein fettes altes Weib. Die Hüfte viel zu tief. Die Taille total verunglückt, zu hoch hinauf ausgeschnitten und nicht eng genug. Und dann diese schmale, hängende, rachitische Schulterpartie. Zum wahnsinnig werden. Es kommt daher, dass der Kontrabass ein Zwitter ist, entwicklungsgeschichtlich. Unten wie eine große Geige, oben wie eine große Gambe. Der Kontrabass ist das scheußlichste, plumpste, uneleganteste Instrument, das je erfunden wurde. Ein Waldschrat von Instrument. Manchmal möchte ich ihn am liebsten zerschmeißen, zersägen, zerhacken, zerkleinern und zermahlen und zerstäuben und in einem Holzvergaserwagen verfahren. Nein, dass ich ihn liebe, kann ich wahrhaftig nicht sagen. Er ist auch ekelhaft zum Spielen. Für 3 Halbtöne brauchen Sie die ganze Handspanne. Für 3 Halbtöne. Zum Beispiel so. Und wenn ich auf einer Seite einmal von unten nach oben spiele, dann darf ich 11-mal die Lage wechseln. Ein reiner Kraftsport ist das. Jede Seite müssen Sie drücken wie ein Wahnsinniger. Schauen Sie sich meine Finger an. Hornhaut auf den Fingerkuppen, schauen Sie. Dabei sind meine Hände eher zierlich, gar nicht gebaut fürs Instrument. Von Haus aus war ich auch Posaunist. Ich habe auch anfangs nicht viel Kraft gehabt im rechten Arm, was man haben müsste für den Bogen, weil sonst kriegen Sie keinen Ton heraus aus dem Dreckskasten, einen schönen schon gar nicht. Das heißt, einen schönen Ton kriegen Sie überhaupt nicht heraus, weil ein schöner Ton ist dann nicht drin. Das sind doch keine... Ich möchte jetzt nicht ordinär werden, aber ich könnte Ihnen sagen, was das ist. Das Unschönste aus dem Gebiet der Geräusche. Niemand kann auf einem Kontrabass schön spielen, wenn das Wort einen Sinn haben soll. Niemand, auch die größten Solisten nicht. Das hängt mit der Physik zusammen, nicht mit dem Können. Weil ein Kontrabass hat nicht diese Obertöne. Er hat sie einfach nicht. Und darum klingt er immer gräuslich, immer. Und darum ist das solistische Spielen auf dem Kontrabass ein Riesenblödsinn. Und auch wenn seit 150 Jahren die Technik immer raffinierter wird und wenn's Konzerte gibt für Kontrabass und Solosonaten und Suiten und wenn demnächst vielleicht noch ein Wundermann daherkommt und spielt die Chaconne von Bach auf dem Kontrabass oder ein Capriccio von Paganini. Es ist und bleibt gräuslich, weil der Ton gräuslich ist und bleibt. So, und jetzt spiele ich Ihnen das Standardwerk vor. Das Feinste, was es gibt für Kontrabass, gewissermaßen das Krönungskonzert für Kontrabass. Jetzt passen's auf. Dittersdorf, E-Dur-Konzert. Eigentlich hat er Ditters geheißen. Karl Ditters, 1739 bis 1799. Nebenher war er Forstmeister. Das klingt doch zum Weinen rein klanglich. Dabei ist das ein erster Solist. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, weil er kann wirklich nichts dafür. Und auch der Dittersdorf. Mein Gott, damals haben die Leute ja sowas schreiben müssen. Befehl von oben. Insgesamt gibt's über 50 Konzerte für Kontrabass und Orchester. Alle von minder bekannten Komponisten. Oder kennen Sie Domenico Dragonetti? Oder Bottesini? Oder Simandl? Kussewitzki? Oder Hottl? Oder Van Hall? Im Grunde alles Leute wie ich, Kontrabassisten, die aus lauter Verzweiflung zum Komponieren angefangen haben. Und entsprechend sind die Konzerte, weil ein anständiger Komponist schreibt nicht für Kontrabass, dazu hat er zu viel Geschmack. Und wenn er für Kontrabass schreibt, dann aus Witz. Ein kleines Menuett von Mozart gibt's, Köchel 344, zum Totlachen. Oder von Saint-Saëns, im Maskenball der Tiere, die Nummer 5, der Elefant. Für solistischen Kontrabass mit Klavier, Allegretto Pomposo, oder in der Salome von Richard Strauss, die fünfsätzige Kontrabasspassage, wo Salome in die Zisterne schaut, wie schwarz es da drunten ist, es muss schrecklich sein, in einer schwarzen Höhle zu leben, es ist wie eine Gruft. Fünfstimmige Kontrabasspassage, grauenvoller Effekt. Dem Zuhörer stehen die Haare zu Berge, dem Spieler auch. Zum Tod fürchten. Ach, mehr Kammermusik müssen wir machen. Ach, das tät vielleicht sogar Spaß machen. Aber wer nimmt denn mich mit meinem Kontrabass in ein Quintett auf? Lohnt sich ja nicht. Wenn Sie einen brauchen, dann mieten Sie ihn dazu. Aber nicht mich. Dabei gäbe es ein so ein schönes Quintett von Dvorak. Oder Janacek. Oder Beethoven Oktett. Oder vielleicht sogar Schubert-Forellen-Quintett, wissen Sie, das wäre das Höchste, jetzt musikalisch-karrieremäßig. Schubert, das Traumstück für einen Kontrabassisten, aber da ist's weit hin, weit. Ich bin ja bloß Tuttist. Das heißt, ich sitz am dritten Platz. Am ersten Pult sitzt unser Solist, neben ihm der stellvertretende Solist, am zweiten Pult der Vorspieler und der stellvertretende Vorspieler und dahinter kommen die Tuttisten. Nach uns kommt bloß noch die Pauke, aber nur theoretisch, weil die Pauke ist allein und sitzt erhöht, dass sie jeder sehen kann. Obwohl die Pauke streng genommen gar kein Instrument ist mit ihren vier Tönen, aber sie hat mehr Volumen. Wenn die Pauke einmal hinlangt, das hört sich bis in die letzte Ecke und jeder sagt, aha, die Pauke. Bei mir sagt kein Mensch, aha, der Kontrabass, weil ich gehe ja unter in der Masse. Es gibt Paukensoli, da schaut alles auf die Pauke. Und da sind in einem größeren Haus gut und gerne 12 bis 1500 Menschen. So viel schauen auf mich in einer ganzen Saison nicht. Der Solist wird vom Beifall überschüttet. Ovationen werden dem Dirigenten entgegengebracht. Der Dirigent drückt dem Kapellmeister mindestens zweimal die Hand. Manchmal erhebt sich das ganze Orchester von den Sitzplätzen. Als Kontrabassist kann man nicht einmal ordentlich aufstehen. Als Kontrabassist, entschuldigen Sie den Ausdruck, sind Sie in jeder Hinsicht der letzte Dreck. Und darum sage ich, das Orchester ist ein Abbild der menschlichen Gesellschaft. Es ist sogar schlimmer als in der Gesellschaft, das Orchester, weil in der Gesellschaft, da hätte ich theoretisch jetzt die Hoffnung, dass ich dereinst aufsteige durch die Hierarchie hinauf nach oben und eines Tages von der Spitze der Pyramide herabschaue auf das Gewürm unter mir. Die Hoffnung, ja, sage ich, hätte ich. Aber im Orchester, da ist keine Hoffnung. Gehen Sie nie in ein Orchester. Freilich hat es Umwälzungen gegeben, sogenannte. Die letzte war vor ca. 150 Jahren in der Sitzordnung. Damals hat Weber die Blechbläser hinter die Streicher gesetzt. Es war eine echte Revolution. Für die Kontrabässe ist dabei nichts herausgekommen. Seit dem Ende des Generalbasszeitalters um 1750 sitzen wir hinten. Und so wird es bleiben. Aber ich beklag mich nicht. Ich bin als Orchestermusiker ein konservativer Mensch, befürworte Werte wie Ordnung, Disziplin, Hierarchie und das Führerprinzip. Bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Wir Deutsche denken bei Führer gleich immer an Adolf Hitler. Dabei war Hitler höchstens Wagnerianer und ich stehe Wagner, wie Sie wissen, ziemlich kalt gegenüber. Der professionelle Musiker fühlt sich dabei Mendelssohn, geschweige denn Schubert, tausendmal besser aufgehoben. Mendelssohn war übrigens, wie der Name schon sagt, Jude. Ja, die Musiker waren ja für den Nationalsozialismus sowieso nicht so empfänglich. Nazitum und Musik, das können Sie nachlesen bei Furtwängler oder bei Richard Strauss, das geht einfach nicht zusammen, niemals. Natürlich wurde damals auch Musik gemacht, das ist doch klar. Die Musik hört doch nicht einfach auf. Unser Karl Böhm zum Beispiel, der war doch damals in der Blüte seiner Jahre. Oder Karajan, den haben doch sogar die Franzosen im besetzten Paris umjubelt. Auf der anderen Seite haben auch die Gefangenen im KZ ihre Musik gehabt, soviel ich weiß, genauso wie dann später unsere Kriegsgefangenen in ihren Kriegsgefangenenlagern. Denn Musik ist etwas Menschliches. Und immer wird es Musik geben. Und überall. In Ost und West. Goethe sagt, die Musik steht so hoch, dass kein Verstand ihr beikommen kann, und es geht von ihr eine Wirkung aus, die alles beherrscht und von der niemand imstande ist, sich Rechenschaft zu geben. Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde sogar noch weitergehen als Goethe. Ich würde sagen, dass ich, je älter ich werde und je tiefer ich eindringe in das eigentliche Wesen der Musik, desto klarer wird mir, dass die Musik ein großes Geheimnis ist, ein Mysterium, und dass man, je mehr man von ihr weiß, desto weniger ist man in der Lage, noch überhaupt etwas Gültiges zu sagen. Goethe war ja streng genommen kein musikalischer Mensch, aber vom Mystischen hat er eine Menge verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Goethe Pantheist war? Wahrscheinlich. Und nun steht ja der Pantheismus in enger Beziehung zur Mystik. Er ist ein Ausfluss der mystischen Weltanschauung, wie sie auch schon im Taoismus und in der indischen Mystik und so weiter vorkommt, sich durchzieht durch das ganze Mittelalter und die Renaissance und so weiter und dann unter anderem in der Freimaurerbewegung im 18. Jahrhundert wieder auftaucht. Und jetzt war ja der Mozart Freimaurer. Das wird Ihnen ja geläufig sein. Also Mozart ist schon in relativ jungen Jahren zur Freimaurerbewegung gestoßen, als Musiker, nicht wahr? Und das ist meines Erachtens und ihm selber muss das auch klar gewesen sein, ein Beweis für meine These, dass ihm, Mozart, die Musik letztlich auch ein Mysterium gewesen ist und er weltanschaulich zu der Zeit einfach nicht mehr weitergewusst hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das zu kompliziert wird, weil Ihnen wahrscheinlich die Voraussetzungen fehlen, aber ich selbst habe mich jahrelang mit der Materie beschäftigt und ich sage Ihnen das eine. Mozart wird vor diesem Hintergrund weit überschätzt. Nein, wirklich, ich weiß, dass das heute wenig populär klingt, aber ich darf sagen, als einer, der sich jahrelang mit der Materie beschäftigt hat und von Berufswegen studiert hat, dass Mozart verglichen mit Hunderten seiner Zeitgenossen, die heute völlig zu Unrecht vergessen sind, absolut auch nur mit Wasser gekocht hat und gerade dadurch, dass er schon als Kind so früh begabt war und schon als Achtjähriger das Komponieren angefangen hat, war der Mann natürlich in kürzester Zeit total am Ende. Und die Hauptschuld daran trägt der Vater, das ist ja der Skandal. Ich würde durch meinen Sohn, wenn ich einen hätte, und er könnte 10-mal so begabt sein wie Mozart, weil dazu gehört nichts, dass ein Kind komponiert. Jedes Kind komponiert, wenn sie es dazu abbrechen wie einen Affen. Das ist kein Kunststück. Aber eine Schinderei ist es, eine Kinderquälerei. Und das ist verboten, mit Recht heute. Denn das Kind hat einen Anspruch auf Freiheit. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja zu der Zeit, als Mozart komponiert hat, praktisch noch nichts gegeben hat. 95% von der Musik, die uns einer heute einfach intus hat, haben muss, geschweige denn ich als Professioneller, die hat es ja damals noch gar nicht gegeben. Die ist ja erst nach Mozart entstanden. Davon hat der Mozart überhaupt keine Ahnung gehabt. Das Einzige, ja, was es damals an Namhaftem gegeben hat, das Einzige, das war Bach. Und der war total vergessen, weil der war Protestant. Den haben ja erst wir wieder entdecken müssen. Und deshalb war die Lage für Mozart damals ja ganz unvergleichlich einfacher, unbelastet. Glück hat er gehabt. Ein Saumassel, auf gut Deutsch. Und Mozart hat es nie zugegeben. Und das mache ich ihm zum Vorwurf. Da bin ich so frei und nehme kein Blatt vor den Mund. Weil so etwas ärgert mich. Und das nur noch am Rande. Was Mozart für den Kontrabass geschrieben hat, das können Sie vergessen. Bis auf den letzten Akt von Don Giovanni vergessen. Fehlanzeige. Soviel zu Mozart. Und jetzt muss ich noch einen Schluck trinken. Ein Wort noch zur Erotik. Ich brauche als Kontrabassist eine Frau, die das totale Gegenteil von dem darstellt, was ich bin. Leichtigkeit, Musikalität, Schönheit, Glück, Ruhm und einen Busen muss sie haben. Diese kleine Sängerin, wunderbar. Sie ist ziemlich klein und hat ganz schwarze Augen. Vielleicht ist sie Jüdin, auf jeden Fall heißt sie Sarah. Das wäre eine Frau für mich. Ich glaube nicht, dass ich ihr schon einmal aufgefallen bin. Musikalisch bestimmt nicht. Wie denn? Höchstens in der Kantine. Aber sie ist selten in der Kantine. Ich sehe nicht so schlecht aus, wie ich spiele. Sie wird oft eingeladen. Von älteren Sängern, von Gaststars, in teure Fischlokale. Einmal habe ich das beobachtet. Die Seezunge kostet dort 52 Mark. Ich finde so etwas ekelhaft. Ich finde es ekelhaft, wenn ein junges Mädchen mit einem 50-jährigen Tenor, ich bin so frei, der Mann kriegt 36.000 für 2 Abende. Wissen Sie, was ich verdiene? Ich verdiene 1,8 im Monat netto. Aber ich könnte auch in ein Fischlokal gehen, wenn ich wollte. Und ich würde 52 Mark hinlegen für eine Seezunge, wenn es sein müsste, und ich würde nicht mit der Wimper zucken, da kennen Sie mich schlecht. Aber ich finde es ekelhaft, wenn diese Dame mit einem anderen Herrn ausgeht. Ich finde das ekelhaft. Die Dame, die ich liebe, geht nicht mit anderen Herrn in ein Fischlokal, Nacht für Nacht. Zwar, sie kennt mich nicht, aber das ist doch die einzige Entschuldigung, die sie hat. Wenn sie mich kennt, wenn sie mich dann kennenlernt, wenn wir uns dann kennen, dann, Kann sie was erleben, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das gebe ich Ihnen schriftlich, weil... Ich lasse es mir nicht gefallen, dass meine Frau, bloß weil sie Sopranistin ist und eines Tages Dora Bella singt oder Aida oder Butterfly, dass sie deswegen in Fischlokale geht. Das lasse ich nicht zu. Ja, verzeihen Sie. Entschuldigung. Ich muss mich etwas mäßigen, glaube ich. Mäßigen. Glauben Sie, dass ich für eine Frau überhaupt zumutbar bin? Così fan tutte. Aus dem zweiten Akt. Arie da Dorabella. Wissen Sie, wenn man sie singen hört, dann traut man etwas nicht zu. Sie bekommt bis jetzt nur kleinere Partien. Zweites Blumenmädchen, Parsifal, Aida, Tempeltänzerin und so. Aber wenn ich höre, wie sie singt, ich sage Ihnen ehrlich, da drückt es mir das Herz ab. Ich kann nicht anders sagen. Wissen Sie, was ich brauche? Ich brauche immer eine Frau, die ich nicht kriege. Aber so wenig, wie ich sie kriege, brauche ich auch wieder keine. Einmal wollte ich es zwingen. Bei der Probe zu Ariadne. Sie hat Echo gesungen, das ist nicht viel, ein paar Takte bloß. Und der Regisseur hat sie auch nur ein einziges Mal nach vorn an die Rampe geschickt. Von dort hätte sie mich sehen können, wenn sie geschaut hätte, wenn sie nicht den GMD fixiert hätte. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt etwas tue, wenn ich ihre Aufmerksamkeit errege, dass ich den Bass umschmeiße oder dass ich dem Cello vor mir mit dem Bogen reinrenne oder dass ich einfach eklatant falsch spiele, aber dann habe ich es gelassen. Es sagt sich alles leichter, als es sich tut, und Sie kennen unseren GMD nicht. Der fühlt sich von einem falschen Ton persönlich beleidigt, also ich kann das nicht. Sehen Sie, so bin ich. Ich habe dann versucht, eklatant schön zu spielen, soweit das möglich ist auf meinem Instrument. Und ich habe mir gedacht, das soll mir jetzt ein Zeichen sein. Wenn sie herschaut, meinetwegen herschaut, dann soll sie die Frau fürs Leben sein, meine Sarah ewiglich. Wenn sie aber nicht herschaut, dann ist alles aus. Tja, ja. So abergläubisch ist man in den Liebesdingen. Sie hat dann nicht hergeschaut. Kaum habe ich angefangen, schön zu spielen, ist sie regiemäßig aufgestanden und wieder nach hinten gegangen. Es ist auch überhaupt niemandem aufgefallen, wie eklatant schön ich gespielt habe. Gehen Sie oft in die Oper? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Oper, heute Abend meinetwegen, Festspielpremiere Rheingold. Über 2000 Leute in Abendkleidern und dunklem Anzug. Es riecht nach frisch gewaschenen Frauenrücken, nach Parfum und Deodorant. Die schwarze Smokingseide glänzt, die Nackenwülste glänzen, die Brillanten funkeln. In der ersten Reihe der Ministerpräsident. Mit Familie, internationaler Prominenz. In der Intendantenloge der Intendant. Mit seiner Frau und seiner Freundin und seinen Ehrengästen. In der GMD-Loge der GMD mit seiner Frau und Ehrengästen. Alles erwartet Claudio Abbado, den Star des Abends. Die Türen werden leise geschlossen, der Kronleuchter hebt sich, die Lichter erlöschen, alles duftet und wartet. Abbado erscheint. Beifall. Er verbeugt sich. Seine frisch gewaschenen Haare fliegen. Dann dreht er sich dem Orchester zu. Letzter Huster. Stille. Er hebt die Arme, sucht Blickkontakt zur ersten Geige. Nicken, noch ein Blick, allerletzter Huster. Und dann, in diesem erhabenen Moment, wo die Oper zum Universum wird und der Moment zum Ursprungsmoment des Universums, da hinein, wo alles in gespanntester Erwartung harrt, den Atem anhält, da hinein, aus der hintersten Reihe des Orchesters, von dort her, wo die Kontrabässe stehen, der Schrei eines liebenden Herzens. Sarah! Eine kolossale Wirkung. Am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Ich fliege aus dem Staatsorchester, gehe zu ihr mit einem Blumenstrauß, sie öffnet die Türe, sieht mich zum ersten Mal, ich stehe da wie ein Held, ich sage, ich bin der Mann, der sie kompromittiert hat, denn ich liebe sie. Wir fallen uns in die Arme, Vereinigung, Seligkeit, höchstes Glück, die Welt versinkt unter uns. Amen. Ich habe natürlich versucht, mir Sarah aus dem Kopf zu schlagen. Wahrscheinlich ist sie menschlich völlig unzulänglich. Eine Null. Geistig hoffnungslos unterbelichtet. Einem Mann meines Formats überhaupt nicht gewachsen. Aber dann höre ich bei jeder Probe ihre Stimme. Wissen Sie, eine schöne Stimme ist an und für sich geistvoll. Die Frau kann noch so blöd sein. Das ist das Grauenvolle an der Musik. Und dann ist da eben die Erotik. Ein Feld, dem sich kein Mensch entziehen kann. Ich will es einmal so sagen. Wenn sie singt, Sarah, das geht mir dermaßen unter die Haut, das ist beinahe sexuell. Bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Aber manchmal wache ich in der Nacht auf, brüllend. Ich brülle, weil ich sie im Traum singen höre. Mein Gott! Gott sei Dank habe ich die Akustikplatten. Ich bin schweißgebadet und dann schlafe ich wieder ein und wache wieder auf von meinem eigenen Brüllen. So geht das die ganze Nacht. Sie singt, ich brülle. Das ist die Sexualität. Aber manchmal, wo wir schon beim Thema sind, erscheint sie mir auch tags. Ich denke mir dann, sie würde vor mir stehen, ganz dicht, so wie der Bass jetzt. Und ich könnte nicht an mich halten, ich müsste sie umarmen, mit der rechten Hand, wie mit dem Bogen gleichsam, über ihren Hintern oder andersrum, so wie beim Kontrabass von hinten herum, so mit der linken Hand an ihren Brüsten, so wie in der dritten Lage auf der G-Seite. Solistisch. Ein bisschen schwer zum Vorstellen jetzt. Mit rechts, von außen herum, mit dem Bogen, so unten und mit links an ihren Brüsten. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich habe mich erregt. Ich wollte mich nicht erregen. Manchmal mache ich mir wirklich saumäßige Vorstellungen, entschuldigen Sie. Gerade wo ich mir Sarah vor mich hingedacht habe wie einen Kontrabass. Sie, die Frau meiner Träume, vor mich hingedacht als einen Kontrabass. Hingedacht vor mich als Dreckskasten von Kontrabass, den ich mit meinen verhornten Drecksfingern befingere und mit meinem verlausten Drecksbogen bestreiche. Pfui, Teufel, das sind saumäßige Vorstellungen. Es kommt über mich. Rauschhaft. Manchmal, wenn ich denke, triebhaft, unabweisbar. Von Natur aus bin ich kein triebhafter Mensch. Nur wenn ich denke, werde ich triebhaft. Wenn ich denke, dann holt mich meine Fantasie ein wie ein geflügeltes Pferd und galoppiert mich nieder. Von Natur aus bin ich gezügelt. Ich bin Handwerker. Innerlich bin ich Handwerker. Musiker bin ich nicht. Es reicht bei mir gerade so weit, dass ich auf einem Instrument, das ich nicht mag, so herumkratze, dass die anderen nicht merken, wie schlecht ich bin. Ich drücke auf 4 Saiten mit den Fingern der linken Hand, bis mir das Blut herauskommt, und ich streiche mit einem Rosshaarbogen darauf herum, bis mir der rechte Arm lahm wird, und ich produziere dadurch ein Geräusch, das benötigt wird. Ein Geräusch! Mehr sage ich nicht. Ein jeder steht an seinem Platz und tut sein Bestes, ich im Frack. Und jetzt muss ich mich umziehen. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt etwas lauter werde, aber wenn ich Bier genossen habe, werde ich lauter. Ich bin als Mitglied des Staatsorchesters quasi Beamter und als solcher unkündbar. Ich habe eine feste Wochenstundzahl und 5 Wochen Urlaub. Versicherung im Krankheitsfall. Alle 2 Jahre automatische Anhebung der Bezüge, später Pension. Ich bin total abgesichert. Wissen Sie, das macht mir manchmal eine solche Angst. Ich trau mich manchmal nicht mehr aus dem Haus. So sicher bin ich. Selbst unser GMD hat nicht diese Sicherheit. Unser GMD hat einen Vertrag für 5 Jahre. Und wenn Sie ihm den nicht verlängern, dann fliegt er. Theoretisch wenigstens. Oder der Intendant. Der Intendant ist allmächtig. Trotzdem kann er fliegen. Aber ich flieg nie. Ich kann spielen und lassen, was ich will. Ich flieg nicht. Ausgeschlossen. Da kann passieren, was will. Es ist zum Verzweifeln. Ja, natürlich. Ich kann kündigen. Freilich. Ich kann hingehen und kann sagen, ich kündige. Es wäre ungewöhnlich. Es haben noch nicht viele gemacht. Aber ich könnte es machen. Es wäre legal. Dann wäre ich frei. Ja. Und was dann? Was mache ich dann? Dann stehe ich auf der Straße. Es ist zum Verzweifeln. Man verelendet. So oder so. Außer, dass ich noch heute Abend die Vorstellung schmeiße und Sarah schrei. Es wäre ein herostratischer Akt. Der Schrei des Kontrabasses. Vielleicht bricht Panik aus. Auf jeden Fall wäre etwas los. Mein Leben würde sich entscheidend ändern. Es wäre ein Einschnitt in meine Biografie. Und selbst wenn ich Sarah damit nicht bekomme, sie wird mich nie vergessen. Das wäre doch dieser Schrei wert. Und ich würde fliegen. Fliegen. Wie ein Intendant. Meine Herren, die andere Möglichkeit ist die Kammermusik. Brav sein, fleißig sein, üben, zuverlässig sein, flexibel, sich einen kleinen Namen machen in aller Bescheidenheit und heranreifen für das Forellenquintett. Als Schubert so alt war wie ich, da war er schon 3 Jahre tot. Ich muss jetzt gehen, um 7:30 fängt's an. Ich lege Ihnen noch eine Platte auf. Schubert. Quintett für Klavier, Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass. In A-Dur, geschrieben 1819, im Alter von 22 Jahren. Ein Auftragswerk für einen Bergwerksdirektor in Steyr. Und ich gehe jetzt. Ich gehe in die Oper und schreie. Wenn ich mich traue. Sie können es ja morgen in der Zeitung lesen. Auf Wiederschauen. Musik.